Interessant finde ich zum Beispiel in dem Film das schnelle Verschwinden von Ionescu und seine Hilflosigkeit. Ne? Vielleicht mal. Ich kenne Ionescu und ich weiß, wie er jetzt, kennst ihn auch, wie er jetzt darüber denkt und wie er das erfahren hat. Das finde ich ungeheuer. Also das ist der Punkt, wenn man Ionescu kennt. Ich finde es sehr gut, was Sie sagen. Aber das ist nicht nur komisch, weil es wirkt, ich weiß schon, ja, es wirkt dekouvrierend hier. Es ist nicht so, es ist nicht die Intention, dass es dekouvriert. Es ist eine Beschreibung. Das Ausgeliefertsein an diese Medien, an diese Möglichkeit, öffentlich zu werden. So. Das ist manchmal grotesk und das ist schrecklich auch. Ja, und wenn man seinen Kopf retten will, dann ist es das Beste, eine dunkle Macht zu benennen, die wirklich schuld ist, und Hunderte werden benannt, die nicht schuld sind. Also die Armee war natürlich nie schuld, und am Schluss sitzt ja sogar der Securitate-Mensch mit im Rettungskomitee, und auch der ist jetzt auf der Seite der Guten, und diejenigen, die es zu bekämpfen gilt, die werden immer unklarer. Also die werden sehr, sehr fiktiv dabei, ne? Also weil das Ganze, das ist wirklich nicht böswillig von uns gewesen. Wir haben nichts politisch Gehaltvolleres gefunden. Es ist anders als in Polen oder in der DDR, wo es ja noch irgendwelche Debatten gegeben hat. Es gibt wirklich nur diese sehr merkwürdige, fast reflexhafte Rhetorik. Ja? Also wie bei Ionescu sich auf Gott berufen, auf Zeitströme, die aus der Ewigkeit kommen, und Montesquieu ist das Gehaltvollste in der ganzen politischen Debatte dort. Also über Wirtschaft wird zum Beispiel nie geredet, überhaupt nicht über Ökonomie, auch nicht über die Sowjetunion und ihren schwindenden Einfluss oder irgend sowas. Nichts. Das ist ziemlich überheblich, muss ich sagen, was ihr gesagt habt. Also da bin ich, also das muss ich mal einfach so sagen. Also gehaltvoll zu sprechen von, also wenn jemand über religiöse Dinge spricht in einer Sekunde, wo er gar nicht Herr seiner selbst ist, also ich finde das ziemlich komisch. Und ich finde auch, dass Sie, wenn Sie das so sagen können, überhaupt nichts, aber überhaupt gar nichts von diesem rumänischen Problem auch nur erfasst haben. Ich bin so auch wieder religiös, wenn Sie das so apodiktisch sagen. Ich muss sagen, dass ich jetzt auch religiös bin. Dass mich das ein bisschen ärgert, muss ich sagen. Also von gehaltvoll zu sprechen, ich finde das überhaupt nicht gehaltvoll, was Sie da sagen jetzt gerade. Entschuldigung. Ich bin ja auch für diesen Gespenst jetzt auch eine gewisse Art. Also eigentlich stimme ich Ihnen zu, ist es ja kein Film über die Revolution, sondern eben über die Kameras und über das Medium Fernsehen lief. Also es ist eigentlich eher so ein epistemologisches, also es ist fast einen philosophischen Charakter, das Ganze. Jetzt reden Sie plötzlich über den Inhalt der Revolution, der Interesse keinen politischen Inhalt hatte. Und Sie haben vielleicht nicht in diesen Bildern mehr, mit denen Sie gearbeitet haben. Nämlich auch nicht so aus, aber es gab vielleicht Diskussionen, aber die liefen zufällig nicht vor der Kamera. Also kann man sich auch sagen, Kann sein, ja. Ich habe nur davon gesprochen, dass wir die Bilder nicht unterschlagen haben. Nur das habe ich gesagt. Ja. Sie haben völlig recht, es kann anders, wo ganz anderes gegeben haben, aber. Was erwarten Sie denn für einen Gehalt in der Politik? Oder was erwarten Sie denn sich? Ich rede jetzt auf einem. Was haben Sie, von welchem Standpunkt aus beurteilen Sie, dass das nicht gehaltvoll ist? Beziehungsweise ich spreche. In welcher Form? Also ich finde das, also ich fand das anders, muss ich sagen. Vielleicht haben die nicht die Normen, die man kennt. Und auch nicht die, also wenn sich dort zu Weihnachten die Leute hinstellen und singen, also natürlich als Empfindung hat man erstmal auch, empfindet man das als peinlich und als, aber ich finde, das ist noch ein bisschen was anderes und das hat mehr Gehalt als manch andere Sachen, die man so sieht in der Politik oder in irgendwelchen Sachen. Es ist gut, dass Sie davon sprechen, von dieser Weihnachtssequenz. Das ist eine ganz tragische Sequenz. Ne? Habe ich auch so empfunden. Deswegen ist das komisch für uns. Wenn man zynisch drauf guckt, ist es nur komisch und grotesk. Wegen der Diskrepanz zwischen den Erwartungen, zwischen der Hoffnung, die da sich artikuliert, und der Realität und der auch zukünftigen Realität. Das ist das Tragische an dem Film. Das sind Leute, die bei uns beim Blauen Bock oder beim Kessel Buntes arbeiten würden. Die haben 40 Jahre lang den Diktatoren die Stiefel geleckt. Und jetzt kommt Weihnachten und ihre große Stunde kommt. Und mit aller rhetorischen Ausgefeimtheit knallen die uns da so eine Chargennummer hin. Und trotzdem ist das echt. Und das finde ich interessant daran. Das Echte ist das Wichtige. Ja, eben, das ist das Tolle daran. Auch wenn es gelogen ist, das Echte ist wichtiger. Ja, das ist das Tolle daran, ja. Du kannst nicht für den Blauen Bock jetzt wegwischen. Ne? Nein, aber ich wollte es nur noch mal... Wenn ich das selber sozusagen würde, Heiner Müller hat 40 Jahre lang, oder hat sie in der DDR die Schiefe gelegt. Nur weil er dort geblieben ist. Also da würde ich sagen, da würde ich in solche Runden auch machen. Wer ihm zuzutrauen, ne? Wer? Jetzt vielleicht immer. Ich bin nie gefragt worden. Nee, das ist, glaube ich, der Punkt, den er meint, und den finde ich interessant. Gut. Ne? Weil das ist tragisch. Ne? Weil da artikuliert sich eine Sehnsucht, gut, und die findet keinen Ort. Gut. Ja. Und daraus entsteht im Blauen Bock Kitsch, und da entsteht Tragödie. Gut, das ja, stimme ich zu. Ja, ja. Ja. Wenn es gut ausgegangen wäre, wenn nicht die Allianz zwischen Ilescu und der Securitate die Sache hingeschaut hätte, wäre es dann Kitsch? Wenn es gut ausgegangen wäre, wäre es dann Kitsch? Es gab gar keinen wirklichen guten Ausgang. Dann wäre es Kitsch geworden. Ich glaube es nicht. Ich würde es gerne wissen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in dem Film. Dass da Dinge, über die wir lachen, tragisch sind. Ja, ja, ja. Ich habe eine ganz banale Frage. Am Schluss zeigen Sie das herrschende Ehepaar, das gefragt wird. Und da ist der Ton weg. Wieso haben Sie den Ton weggelassen? Also der Originalton. Nee, das ist unser strikt dokumentarisches Vorgehen, dass wir nur gezeigt haben, was in diesen Tagen zugänglich war. Also wir haben dokumentiert und an dem Tag zeigte das Fernsehen Folgende. Und das Fernsehen zeigte an diesem Tag es nur stumm. Die haben keinen Ton zu zeigen getraut. Die haben nur diese stummen Bilder gehabt, in der genau der gleichen merkwürdigen Erscheinungsform, wie es hier vorkommt. Also, dass ein Kommentar sagt, sie wurden zum Tode verurteilt, das Vermögen wurde eingezogen, dann sieht man sie noch 2 Minuten am Tisch sitzen. Ja? Genau so wurde es an dem Tag im Fernsehen gesendet. Das habe ich mich ganz oft in den Film gesehen, wie das eigentlich zustande kommt, dass so viele Profis, die ja da offensichtlich auch am Werk waren, es waren ja nicht nur Dokumentarkameras, dass die so schwer haben, ihr Interesse wirklich zu manifestieren, indem klar wird, was gucken sie eigentlich an. Das ist völlig diffus. Das fand ich irgendwie sehr ja. Aufregend. Ich hatte mir überlegt, ob das ein bisschen so ist, dass die diese Amateurpolitiker, denen stehen Amateurkameraleute gegenüber und die versuchen sich beide allmählich zu professionalisieren. Ja? Also dieses, was sich da setzt innerhalb der wenigen Tage, das sich so rausstellt, wer wird in der Zukunft noch dabei bleiben. Die Leute, die am Anfang im Studio standen, die fliegen ja bald wieder raus, die verschwinden von der Bühne. Ne? Und diese Leute, die irgendwie zur Entourage der Politik gehören, die bleiben dort. Ne? Und so ähnlich scheint mir das mit den Kameras zu sein. Und da gehört dieses Verwertungsinteresse schon mal dazu, dass man sagt, ach, so eine lange Szene kann man doch gar nicht bringen, die muss man doch später auf 1,5 Minuten ins Ausland verkaufen und darum muss man sie auch schneiden können, also machen wir doch lieber eine Großaufnahme von der Hand oder irgend so etwas. Das finde ich da bei der Gerichtsszene weniger als bei den anderen, aber im Prinzip war das irgendwie sehr merkwürdig zu sehen, dass man in allem Material schon sah, dass es auf so eine künftige Verwendung hin verfasst war. Also ganz wenig Material war wirklich vom Eindruck, also vom Augenblick völlig eingeprägt, ja, und vom Augenblick beeindruckt. Ja, das hat für mich aber auch unterstützt, diese ganzen Unsicherheiten auf eine merkwürdige Weise identisch. Ja, ich habe vielleicht eine Frage an Herrn Kittler. Diese Ereignisse haben ja auch legitimistische Auswirkungen. Kann man das vielleicht so sagen, dass wir doch bis 89 noch daran geglaubt hatten, das Fernsehen würde die Geschichte eliminieren und plötzlich macht es Geschichte. Ist das nicht also eine epochenmachende Umkehr? Ja, das wäre jetzt vielleicht zu schön und spekulativ gesagt. Ich finde ja extrem schade, dass Harun Faruqi in seinem Film nichts über die Herkunft und den Status seines Materials erzählt. Lassen Sie mich einfach als Antwort auf Ihre Frage, ich denke als genaue Antwort auf Ihre Frage, etwas aus dem Nähkästchen des Regisseurs erzählen, was er nicht im Off erzählt. Soweit ich dich verstanden habe, hat Ceausescu in den frühen, korrigiere mich, kann es selber erzählen, 60er Jahren das Staatsfernsehen in Rumänien eingeführt. Und das lief auch am Anfang ganz schön und sendete wohl 3 Stunden, 4 Stunden, maximal 3 Stunden am Abend. Aber wir haben eine Sendung gesehen, jetzt die nachts um 1.45 Uhr kam die Totensendung. Und dann wurde es immer knapper mit dem Erdölverkauf und Export in Rumänien, wenn ich nicht weiter recht verstehe. Und das Fernsehen wurde gedrosselt von 3 Stunden auf 2 Stunden und von 2 Stunden auf 1,5 Stunden. Am Ende waren es dann noch 40 Minuten Hagiographie, also das Ehepaar Ceausescu und noch ein Unterhaltungsfilm. Und dann wurde kurz nach 9 abgedreht. Aber ganz Rumänien hat sie inzwischen Fernsehgeräte gekauft, hatte Geschichte gemacht. Und das war auch kein Problem, weil ja jede Schreibmaschine wurde ja von der Securitate erfasst, um die Fingerprints der Schreibmaschine zu kriegen. Die Videoausrüstung waren frei und als dann fast keine im Fernsehenabend einfach nichts mehr kam, so kamen die Leute auf die Idee, sich doch Videorekorder zu kaufen, um diese leeren Bildschirme nachts auszufüllen. Und das ging auch eine Weile gut, aber dann kriegten sie nur von den Vietnamesen aus Ost-Berlin noch Videokassetten rein. Das war auch ein bisschen wenig für die Millionenstadt Bukarest zumindest. Und dann haben sie halt beschlossen, Videokameras zu kaufen. Und Ceausescu, der jede Schreibmaschine kontrollierte, hatte ganz vergessen in seinem System, dass es auch Videokameras gibt. Und so entstanden all die Dokumente, vor allem natürlich an der Kunsthochschule, die Harun und André gefunden haben. Und so machten diese Kameras Geschichte, indem sie selber ein Teil der Geschichte eines Systems waren, in dem sie vergessen worden waren. Es ist mir endlich klar, warum dieses ganze Osteuropa zusammengebrochen ist. Es ist völlig einleuchtend, natürlich. Darf ich noch ganz kurz die Schlussfolgerung hören? Von vielen Kindern, Entschuldigung, aus der Bundesrepublik, aus der ehemaligen, die aus dem Fenster springen oder gesprungen sind, weil sie nicht mehr Prinz Eisenherz sehen durften, aus irgendwelchen Strafgründen. Dann springen die Kinder aus dem Fenster oder machen irgendwas Furchtbares. Es ist Fernsehverbot. Das war eigentlich das auslösende Moment in dieser Revolution. Ich danke dir, dass du das so deutlich gesagt hast. Ja. Ich möchte trotzdem sagen, dass es nicht nur romantisch war, von der Geheimpolizei die Schrift zu kontrollieren und Video zuzulassen, weil es doch noch nicht in der Geschichte eine politische Organisation gegründet worden ist auf der Basis von Videokameras. Dazu bedarf es doch noch der Schrift. Das werden die Geheimdienste nicht mehr erinnert haben, dass der Bolschewismus auch auf Schrift basiert und Schrift vielleicht sogar fetischisiert hat. Aber diese schwache oder reflexhafte Erinnerung ist richtig, weil Videokameras nur bisher dazu benutzt werden, dass man Dinge, die es gibt, festhält. Und die haben auch im Prozess der Revolution keine Rolle gespielt. Also es hat keinen Augenblick gegeben, wo einer was aufgenommen hat und gesagt hat, seht ihr, wir haben in Temeswar die Polizei zurückgeschlagen, das könnt ihr in Bukarest auch oder so, das gibt's nicht. Da wurde telefoniert, da wurden Auslandskorrespondenten gehört, da gab es Gerüchte, da gab es Reisende und so weiter. Also ich wollte nur ganz kurz so relativieren, wenn einer was gefilmt hat, dann eher in der Hoffnung auf eine Zukunft, in der man es zeigen könnte, als um die Zukunft zu beeinflussen mit einer Kamera. Ich weiß nicht, trotzdem ist da vielleicht was dran. Wir wollen es nicht endlos fortsetzen. Ich erinnere mich, der Foucault war in Teheran, kurz vor der Revolution dort von Khomeini. Und ihm war nur aufgefallen, dass alle mit wie heißt das Zeug, mit Walkmans herumlaufen. Der große Fehler von Shah war, dass er diese ganze amerikanische, japanische Elektronik eingekauft hat. Und das beschleunigt ungeheuer solche Prozesse. Ich glaube, es gilt doch auch für Video und Fernsehen. Albanien war ein stabiles Land, solange sie kein Fernsehen hatten. Sobald sie Fernsehen hatten, konnten die Leute italienisches Fernsehen empfangen und es war aus. Und diese virtuelle Realität, von der die zwei Drittel der Menschheit lebt, oder von der Hoffnung auf diese virtuelle Realität, die ist das, was Bewegung produziert. Und die andere Seite ist, dass Kinder wachsen auf mit dieser virtuellen Realität. Die lernen sie kennen, bevor sie die Realität. Aber in der DDR hatten sie doch das ganze Westprogramm, das hat auch nichts geholfen. Also, es hat insofern geholfen, weil das war so ein gedämpfter, weicher Übergang, der gerade jetzt das Problem ist. Daraus entsteht ein Schlamm ohne Gleichen, weil die das hatten. Gut, es hat nichts geholfen, das Reich zu erhalten, so meinte ich das. Also ich wollte nur irgendwie so eine Dämonisierung der Sache da vorbeugen, dass das Fernsehen wie die Trompeten von Jericho die Mauern zum Einsturz brachten und dieser ganze Unsinn. Da wollte ich auf so ein paar Details eingehen und dazu gehört... Die gegenteilige Funktion, weil wenn Kinder wachsen auf mit diesen Geräten und sehen vor der Realität die virtuelle Realität. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen einer wirklichen Tötung, einem wirklichen Mord und einem realen, einem fiktiven. Und das ist ein Problem, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Da entstehen alle möglichen Sachen. Der Gott, also jetzt hier gemacht hat, ist eine Rekonstruktion von einer Inszenierung, weil er überhaupt nicht sicher ist, dass Gott das wirklich erschaffen hat. Also, es kann ja durchaus sein, dass es in 2000 Jahren, wie Jesus auch nicht ans Kreuz in Lage schon, also diese Geschichte, das kommt dann wieder. Das ist durchaus nicht evident. Ja? Es wird aber immer versucht, eine Intelligenz an die Realität anzukommen, aber mit einem Suchtmittel. Und das macht diese ganze Sache so verrückt. Und das finde ich ganz schön. In der Montage auch mit diesem wackeln Kameramann zu wackeln, Kameramann, die drücken hier aus, dass jemand da ja, an die Realität war. Also auch bei der Emotion, also bei dem ich meine schon, das ist kritisch, ja, wenn das Kameramann da von Weihnachten veranstaltet. Aber die Emotion, die da gezeigt wird, ist doch gerade die Hilflosigkeit, sich an etwas erinnern zu wollen, an das man nicht mehr rankommt. Also nach dieser Geschichte, wer ein gutes Gedächtnis hat, braucht sich nicht zu erinnern. Aber alle anderen müssen ja nur versuchen, das dauern. Versuchen, das dauern mit solchen Drogen, Suchtmittel und so weiter. Und das wird da vorgeführt. Deswegen sind diese zwei Ebenen. Auch selbst wenn die jetzt den Film, also diese Filmchen gedreht haben, um das zu verkaufen, ja, es bleibt immer noch da drin. Wir erleben also tausend Versuche, an eine Realität ranzukommen, an die man längst nicht mehr rankommen kann. Und ganz sicher mit den Mitteln, die man benutzt, ja, die einzigen, die sind noch bleiben, genau bleiben, das sind also alle möglichen Ausdrücke, kommt man auch nicht rein. Ja, sehr gutes Schlusswort. Ja. Mit Drogen bin ich immer mit Schlussworten zufrieden. Noch ein Schlusssatz. Gut, dann möchte ich ein gutes... schauen Sie sich auch hier mal ein gutes Theaterstück an. Es gibt eine Inszenierung von Thomas Heise, den Brotladen, morgen wieder und dann nur noch einmal. Dann inszeniert. Ja, muss mal hingucken. Geh mal hin, das ist gut. Das ist Sohn meines Lehrstuhlvorgängers. Ja, wirklich. Der ist gut, ja. Das ist ja, der ist gut. Falsch formuliert. Das ist dann the greatest show in town. Ja, genau. Das macht man doch beim Fernsehen auch immer. Sagt man, haben Sie mein neues Buch schon?